8.36 Uhr ist es hier in Deutschland, Radio Kultur. Die Unterschiede zwischen einer Einparkhilfe im Auto und einer Drohne über Afghanistan sind schon enorm, keine Frage. Aber beiden ist eins gemein. Computer übernehmen hier vom Menschen Aufgaben. Noch allerdings kontrolliert, ob ich Gas gebe und in die Lücke reinsetze, bleibt meine Entscheidung. Und ob die Drohne Bomben abwirft oder weiterfliegt, das entscheidet am Ende der GI im Kontrollzentrum. Nur, was wäre, wenn die Drohne diese Entscheidung gleich selbst fällt, mit Hilfe kluger Algorithmen? Die wissen müssen, wie weit die Technik dabei schon ist, haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Forscher aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz mit einem internationalen Aufruf. Darin fordern sie ein Verbot für autonome Waffen. Die FAZ, die spricht schon von einer neuen digitalen Friedensbewegung. Namhafte Leute von Google über Apple bis hin zu Stephen Hawking zählen zu den Erstunterzeichnern. Mitunterzeichner ist auch mein Gesprächspartner, der Professor für internationales Recht an der Universität Glasgow, Robin Geis. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Frenzel. Wie viel Science-Fiction ist das noch oder wie viel Realität steckt schon drin bei der Warnung vor Waffen, die selbst handeln? Ja, also vollautonome Waffensysteme gibt es heute so noch nicht. Die Unterzeichner jetzt dieses Aufrufs sind aber der Auffassung, dass es keine Frage von Jahrzehnten mehr ist, sondern eher von Jahren. Und wir stellen durchaus schon Tendenzen fest, immer mehr Funktionen auch in Waffensystemen zu automatisieren, das heißt also an Computer, Algorithmen, künstliche Intelligenz zu überantworten. Wer treibt das vor allem voran? Das sind verschiedene Staaten. Die Verlockungen dieser Technologie, die militärstrategischen Verlockungen, die sind enorm. Das ist also kein einzelner Staat. Publik gemacht und die gesamte Debatte entzündet hat sich aber an einem Papier des Verteidigungsministeriums der USA, die darin dargestellt haben, dass sie bis zum Jahr 2038 immer mehr militärische Systeme in so autonome Funktionen überführen wollen. Der Aufruf ist alarmierend und ich glaube, wir würden ihn alle sofort gedanklich unterzeichnen. Sie haben es ja konkret getan, aber ich versuche mal, es von der anderen Seite zu fassen. Könnte es nicht ein Gewinn sein, militärische Entscheidungen, also schießen, nicht schießen, ganz rational agierenden Maschinen zu überlassen? Würden die möglicherweise nicht weniger Schaden anrichten als hitzköpfige Menschen? Darüber wird in der Tat viel spekuliert und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es durchaus Vorteile in dieser Technologie gäbe. Die Roboter ermüden nicht, die können Routineaufgaben, ganz dröge Routineaufgaben erledigen. Die kann man auch vor allem in Hochrisikosituationen einsetzen, ohne das Leben der eigenen Soldaten zu gefährden. Und vielleicht am wichtigsten für hochmoderne Militärs wie die USA ist eigentlich, dass diese Systeme die enorme Informations- und Datenflut, die heute anfällt in bewaffneten Konflikten, einfach besser bewältigen können als Menschen. Und trotzdem, ungeachtet all dieser Vorteile, die man gar nicht von der Hand weisen kann, gibt es eben auch erhebliche Nachteile. Die Kehrseite dessen, dass diese Systeme so rational operieren, ist eben, dass sie auch keine Gnade kennen und keine Empathie. Und wenn man solchen Systemen Entscheidungen über Leben und Tod überantwortet, dann hat man auf einmal, der UN-Sonderberichterstatter hat davon gesprochen, dass es Tod durch Algorithmus, Death by Algorithm sei. Man hat also eine vorkalkulierte mathematische Tötungsentscheidungen, die diese Systeme dann abarbeiten. Und das ist doch eine erhebliche Entwertung des menschlichen Lebens. Außerdem sinkt wohl weiter die Hemmschwelle, solche Systeme einzusetzen. Denn wenn Krieg eigentlich abstrakt und so gesehen sauber ist, wenn nur noch solche Maschinen auf der einen Seite operieren, dann fällt die Entscheidung zum Kriegseinsatz ja erheblich leichter. Aber der Krieg ist ja schon lange nicht mehr abstrakt und sauber oder vielmehr sauber war er natürlich nie. Aber wenn wir uns angucken, Stichwort asymmetrische Kriege, wer dagegen wen kämpft, also Gruppen wie Boko Haram, wie die Taliban, wie der IS, die sich sowieso an keine Regeln halten, ist es dann nicht gut, diejenigen zu bewaffnen, also die regulären Armeen, um sie mit so wenig möglich Soldatenschaden, also mit Tod der Soldaten ins Risiko zu schicken? In der Tat, also die Minimierung des Eigenrisikos ist durchaus legitim und auch vom Völkerrecht durchaus anerkannt. Natürlich wird man das versuchen, das sowohl in asymmetrischen als auch in allen anderen bewaffneten Konflikten zu erreichen. Nur sind eben die Nachteile, die mit dieser Robotertechnologie einhergehen, wohl doch schwerwiegender als der so zu erzielende Vorteil. Und es gibt andere Wege, die Drohne, die ferngesteuert ist, mit der man ja Risiko in asymmetrischen Konstellationen auch schon minimieren kann. Die Forderung ist nun ein komplettes Verbot dieser Waffen, die also selbst entscheiden, ob sie schießen, ob sie töten oder nicht. Halten Sie das für realistisch? Also ein komplettes Verbot, das wird es so sehr man sich das vielleicht wünscht, wohl nicht geben. Das erscheint nicht realistisch. Wie gesagt, die Begehrlichkeiten insbesondere auch im Wettrüsten zwischen den USA und China an dieser Technologie, die sind einfach zu groß, die Versprechungen, die militärischen Versprechungen der Technologie zu stark, als dass es zu einem Totalverbot kommen könnte. Und auch nicht alle Aspekte von Autonomie sind ja höchst bedenklich. Also wenn Sie ein selbstlandendes oder startendes Militärflugzeug haben, dann wirft das erstmal keine akuten ethischen, rechtlichen Fragestellungen auf. Oder auch ein autonom agierendes Minensuchboot erscheint nicht so problematisch. Bei Waffensystemen, da wird es dann hochproblematisch. Und die Frage ist eben, ob man nicht vielleicht ein Teilverbot erreichen kann, indem man sagt, kritische Funktionen, solche Funktionen, die über dann das Leben von Menschen, die körperliche Unversehrtheit von Menschen entscheiden, dass man die eben nicht in Autonomie überführt. Wenn wir das erreichen könnten, dann wäre schon viel erreicht. Das sagte Robin Greis, Professor in Glasgow. Vielen Dank für das Interview. Ja, herzlichen Dank. 8:42 Uhr ist es, die Eels mit My Timing is Off.